Erster, das ist das Wort von Gott für Joel. Joel ist der Sohn von Petuel. Zweiter, hört zu, ihr Anführer und alle Bewohner. Ist so etwas früher schon einmal passiert? Dritter, erzählt es euren Kindern. Sie sollen es ihren Kindern sagen und die Enkel auch. Vierter, verschiedene Heuschrecken kamen nacheinander. Sie haben alles auf dem Feld gefressen. Fünfter, wacht auf und weint, ihr Trinker. Es gibt keinen süßen Wein mehr für euch. Sechster, ein großes Heer ist in mein Land gekommen. Sie haben Zähne wie ein Löwe. Siebter, sie haben die Weinstöcke und Feigenbäume zerstört. Die Zweige sind jetzt ganz weiß. Achter, sei traurig wie eine junge Frau. Sie weint um ihren toten Mann. Neunter, es gibt keine Geschenke mehr für Gott. Die Priester im Tempel sind traurig. Zehnter, die Felder sind zerstört. Es gibt kein Getreide, keinen Wein und kein Öl. Elfter, seid traurig, ihr Bauern. Der Weizen und die Gerste auf dem Feld sind weg. Zwölfter, alle Bäume sind trocken und kaputt. Die Menschen haben keine Freude mehr. Dreizehnter, zieht Trauerkleidung an, ihr Priester. Es gibt kein Essen mehr für den Tempel. Vierzehnter, alle sollen fasten und beten. Kommt alle zum Tempel von Gott. Fünfzehnter, der Tag von Gott kommt bald. Er bringt eine große Zerstörung. Sechzehnter, wir haben kein Essen mehr. Im Tempel gibt es keinen Jubel mehr. Siebzehnter, die Samen wachsen nicht mehr. Die Lagerhäuser sind leer und gehen kaputt. Achtzehnter, die Kühe und Schafe schreien. Sie finden kein Gras mehr zum Fressen. Neunzehnter, Gott, ich rufe zu dir. Das Feuer hat die Wiesen und Bäume verbrannt. Zwanzigster, auch die wilden Tiere rufen zu dir. Die Bäche sind jetzt ganz trocken,